Thank you. Markiere nar, sollst dort du sein, so wird man nichts erfahren können. Willst du, ach, ich wär schon erfüllt, du musst, wenn nur, du musst dir vergönnen, zur Gesundheit ist ja nötig. Ja, ich glaub, du hast recht, die Ausrede ist nicht schlecht. Soll dir das Gefängnis nicht schädlich sein? Soll mir das Gefängnis nicht schädlich sein? Muss ich etwas tun, mich zu zerstreuen? Wo kommst du? Wer kann widerstehen? Ja, ich bin verfeind. Teufel mit deinem Leib sie da rein. Ein so viel uns heute Wind, wie noch gar keins da gewesen. Schöne Mädchen auserlesen, sang das Dortmann, lacht und singt. Hübsche Mädchen auserlesen, sang das Dortmann, lacht und singt. Trinke, Liebchen, trinke schnell. schnell, trinken macht die Augen hell, sind die schönen Äuglein klar, siehst du alles licht und wahr. Siehst die heiße Lieb ein Traum, der uns verzehrt. Siehst wie im Getreue Schaum, so was gibt's nicht mehr. Fliegt auch manche Illusion, die dir einst ein Herz erfreut, gibt der Wein dir Tröstung schon durch Vergessenheit. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Kling, kling, sing, sing, sing, trink mit mir, sing mit mir, la, la, la, la, la, la, sing, sing, sing, trink mit mir, sing mit mir, sing, sing, sing. Glücklich ist, wer vergisst, was noch nicht zu ändern ist. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Schläft immer noch ein, was soll ich beginnen? Du sagst, nein, nein, du sagst, nein, nein, nein. Ah, trinke, Liebchen, trinke schnell, trinken macht die Augen hell, mach doch nur kein bös Gesicht, sei hübsch, lustig, grolle nicht. Brauchst du einmal auf die Treu, das sei dir verziehen. Wieder mir aufs Neu und ich glaub es kühl. Glücklich macht uns Illusion, ist auch kurz die ganze Freude. Sei getrost, ich glaub dir schon und bin glücklich heut. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Glücklich ist, wer vergisst, Stimmen. Man spricht unten. Weh mir. Hören Sie, man kommt die Treppe herauf. Das geniert mich nicht. Himmel, welche Lage. Erschrecken Sie nicht, gnädige Frau. Ich bin Gefängnisdirektor Frank und kann mir das Vergnügen nicht versagen, Ihren renitenten Herrn Gemahl persönlich in sein Stillleben zu geleiten. Trinke, Liebchen, trinke schnell. Trinken macht die Augen hell. So schweigen Sie doch. Wir sind nicht allein. Das geniert mich nicht. Kling, kling, sing, sing, sing, trink mit mir, sing mit mir. Mein Wagen wartet unten. Ich hoffe, Sie werden keinen weiteren Wiener. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Ganz recht. Ich sehe, Sie fassen die Sache von der humoristischen Seite auf. Trink mit mir, sing mit mir, sing, sing, sing. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Sie sehen, ich kann auch gemütlich sein. Nun kommen Sie, mein Herr von Eisenstein. Ich bin nicht Herr von Eisenstein, bin ich der, den Sie suchen. Sie sind es nicht. Zum Wetter, nein. Nur ruhig, nicht gleich fluchen. Wie müssen jetzt mein Gott zu sagen? Soll ich Ihr Hintergangen sein? Mein Herr, was denn Sie? Wo nehmen Sie sich mit einem Fremden hin? Mit mir so spät im Geben Sie, ich bitte sehr, Sie schnell den Abschiedskuss. Den Abschiedskuss! Den Abschiedskuss! Den Abschiedskuss! Nun denn, wenn ich sein muss, da haben Sie den Kuss. Soll ich schon Blumen müssen, für Ihren werten Herrn Gemahl? Kann ich für ihn auch küssen? Komm, Weibchen, küss mich noch einmal. Mein Herr, ich bin etwas passiert, doch heut ich selbst noch ein Betiert. Drum lassen Sie uns gehen, ja lassen endlich Sie uns gehen. Bitten wir nicht auf meinen Gemahl. Wir brummen vielleicht in demselben Lokal. Sie ganz sicherlich. Ach, schulden Sie mich. Ganz sicherlich. Oh. Kommen Sie schnell, der Wagen ist so still. Komm fort, so schnell. Mein schönes, großes Funkelhaus, es ist ganz nahe hier. Die Vögel flattern ein und aus, bekommen ein Quartier. Drum lad ich sie ganz höflich ein, verwehrt ist der Richt bitt. Doch auch mein werter Gast zu sein, doch auch mein werter Gast zu sein, verwehrt ist der Richt bitt. Ich bin spaziert, gefällig, mit. Wenn es sein muss, so will ich gehen. Doch schweigen Sie! Es soll geschehen. Nun fort, schnell fort. Gleich will ich mich bequemen, doch erst noch Abschied nehmen. Genug, mein Herr, es ist schon gut. Ein Küsschen noch, dann hab ich Mut. Nein, nein, genug, wir müssen scheiden. Ein Küsschen gibt Trost mir im Leiden. Mein Herr, genug der Zärtlichkeit, wir kommen nicht zu Ende heut. Genug, es ist jetzt Zeit. Schönes, großes Vogelhaus, es ist ganz nah im Hier. Die Vögel flattern ein und aus und singen frei von dir. Wir laden sie ganz höflich ein, doch auch sein Gast zu sein. Ich bin der Vogel, sei nicht frei, das wird das Beste sein. Am Konzert des Hirns wieder weiter die zu pieren. Aber sie zu scheinen, soll's nur sein. Ja, das schafft, da sind sie draußen, sonst wird man mit ihren Ohren.